Deutsch für Ärztinnen und Ärzte. Kommunikation in Klinik und Praxis. Von Ulrike Schrümpf und Markus Bahnemann. Audiodateien. Kapitel 2. Einführung in die Fachsprache Medizin. Übung 2.1. Hörverständnis. Kommunikationssituation aus dem Alltag eines Arztes. Kommunikationssituation 2. Können Sie mir mal zeigen, wo es Ihnen am meisten wehtut? Naja, das ist schwer zu sagen. Zuerst war es mir in der Mitte, aber in den letzten Stunden ist es dann eher nach unten gegangen. Hier so. Also eher im rechten Unterbauch. In Ordnung, ich werde jetzt als erstes einmal den Bauch abhören. Sie können die Hände ruhig an die Seite legen. Versuchen Sie, den Bauch zu entspannen, wenn es geht. Gut. Als nächstes werde ich den Bauch vorsichtig abtasten. Bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn es irgendwo unangenehm ist. Ah, ja, genau. Da tut es am meisten weh. Verdammt. Tut mir leid. Wie ist es denn hier, wenn ich hier drücke? Nein, da ist es okay. Das geht. Kommunikationssituation 3. Wir berichten über unseren gemeinsamen Patienten Herrn Peters, der sich vom 23.05.2008 bis zum 28.05.2008 in unserer stationären Versorgung befand. Herr Peters stellte sich bei uns wegen rezidivierender, therapieresistenter Kopfschmerzen vor, die er als dumpf drückende, beidseitige Dauerschmerzen beschrieb. Die Schmerzen bestünden seit circa 5 Jahren und hätten in den letzten 3 Monaten deutlich an Intensität zugenommen. Die Kopfschmerzen treten an mehr als 15 Tagen im Monat auf. In der Medikamentenanamnese fand sich ein regelmäßiger Gebrauch von ASS, ca. 65 Gramm pro Monat, und Paracetamol ca. 30 Gramm pro Monat. Wir diagnostizierten einen chronischen, medikamenteninduzierten Kopfschmerz und führten eine stationäre Entzugsbehandlung durch. Kommunikationssituation 4. Warum habe ich nur nicht auf meine Eltern gehört, als sie mir immer wieder gesagt haben, ich solle mit dem Rauchen aufhören? Heute reut es Sie, dass Sie nicht mit dem Rauchen aufgehört haben, als Ihre Eltern es Ihnen geraten haben. Genau. Heute denke ich, dass ich selber schuld bin an dieser schrecklichen Krankheit, die vielleicht mein Leben verkürzt, und was habe ich davon gehabt? Der jahrelange Zigarettengenuss scheint es nicht wert gewesen zu sein. Die Strafe dafür bekommen mein Mann, der jetzt für mich sorgen muss, und meine Kinder, die ohne mich aufwachsen müssen, falls ich nicht durchkomme. Sie haben das Gefühl, es ist eine Strafe für Sie, dass Sie erst für Sie sorgen müssen und Sie dann doch verlieren. Ich schäme mich für meine Sucht. Ich bin schwach. Ja, ich bin ein schlechter Mensch. Sie haben das Gefühl, dass Sie schwach und schlecht sind, weil Sie geraucht haben. Wenn ich mir selbst zuhöre, dann weiß ich, dass es nicht wahr ist. Ich war eine gute Ehefrau und Mutter. Sie erkennen, dass Sie kein wirklich schlechter Mensch sind, weil Sie eine gute Frau und Mutter waren. Ich habe etwas Falsches getan, aber ich war nicht schlecht. Meine Krankheit ist auch keine Strafe. Ich habe meine Familie und meine Freunde immer geliebt und habe ihnen beigestanden. Vielleicht sehen Ihre Angehörigen es auch nicht als Strafe an, Ihnen Liebe und Beistand zu geben, wenn Sie es nötig haben. Kommunikationssituation 5. Nun, Herr Kais, was haben wir denn Neues seit gestern Nacht? In dem Zimmer haben wir einen Neuzugang. Frau Meier, 24 Jahre alt, Nullipara, zweitgravida. Sie stellte sich gestern Abend mit starken Unterleibsschmerzen und vaginalem Fluor vor. Keine regelmäßige Medikamenteneinnahme außer der Pille. Ihre Temperatur gestern Abend betrug 38,5 Grad Celsius. Beta-HCG war negativ. Gut, gut. Was haben Sie gemacht? Zuerst eine körperliche Untersuchung. Der Portio-Schiebeschmerz war positiv. Dann Abstriche, Standardlabor und Blutkultur. Es zeigten sich deutlich erhöhte Entzündungsparameter. Ich habe dann mit einer Antibiose begonnen. Ciforoxim 2,25 Gramm pro Tag IV. Okay. Dann schauen wir sie uns mal an. Wie war doch gleich der Name? Frau Meier. Kommunikationssituation 6. Es sind diese Bauchschmerzen. Sie fangen unterhalb des Brustkorbs an und dann wird mir schlecht. Ich kann so einfach nicht arbeiten. Mein Chef wird langsam ärgerlich. Ich fürchte, dass ich an Rückendeckung verliere und mein Vertreter mich ablösen wird. Ich verstehe. Die Bauchschmerzen sind hauptsächlich hier im Oberbauch. und ziehen manchmal auch nach oben. Da gibt es einen stechenden Schmerz. Mir wird dann hundeelend und ich möchte nur noch nach Hause und mich ins Bett legen. Oft ist es mir nicht mehr möglich zu arbeiten oder ich werde langsamer. Aha, da ist zuletzt viel Druck bei der Arbeit entstanden. Aber erzählen Sie mir zunächst mehr über die Bauchschmerzen. Nun, ich hatte so etwas früher nie. Seit wann bestehen die Bauchschmerzen? Die Bauchschmerzen begannen etwa vor 3 Monaten. Erzählen Sie mir mehr darüber, zum Beispiel wann sie auftreten. Mir ist aufgefallen, dass meine Bauchschmerzen immer stärker werden, wenn ich meinen Chef sehe. Mir wird dann immer ein bisschen schlecht und ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren wegen der Schmerzen. Ihr Chef? Ja, ich hatte keine Probleme, als er nicht da war. Er war 2 Wochen weg und es ging mir ganz gut. Aber er ist auch viel da, obwohl ich nicht die ganze Zeit mit ihm zu tun habe. Nicht so viel mit ihm zu tun? Ich bin viel unterwegs, dann ist es besser, außer er versucht, mich zu erreichen. Kommunikationssituation 7. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen heute die neuesten Ergebnisse unserer Untersuchung zur Wirksamkeit von Pulmosan bei chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen vorstellen zu können. Wie Sie wissen, leben in Deutschland schätzungsweise 4 Millionen Menschen mit dieser chronischen Erkrankung, deren Therapie und Management trotz deutlicher Erfolge in den letzten Jahren nach wie vor schwierig ist. Für die Untersuchung konnten wir 256 Patienten mit COPD gewinnen. Diese wurden per Zufall entweder der Therapie- oder der Placebo-Gruppe zugeordnet. Weder Patient noch behandelnder Arzt kannten den Therapiemodus des individuellen Falls. Es handelte sich also um eine doppelt blinde, randomisierte Studie.